flüstert leise, die Sterne stehen bereit. Ein silberner Gedanke schwebt durch die Dunkelheit. Ich sitze ziellos auf meinem Fensterbrett. Der Mond geht auf und alles wird still. Die Straßen glänzen nass vom alten Regen. Die Nacht verspricht mir nichts, nur stille Stille. Ich zähle die Lichter, eins, zwei, drei, und frage mich, ob du heute wach bist wie Mondlicht auf meiner Haut. Trägt Sehnsucht durch die Nacht. Ich singe den Blues laut, bis der Morgen mich weckt. Vielleicht bist du da draußen und hörst mein Lied im Wind. Vielleicht spürst du das Schimmern, wo wir uns längst verloren haben. Der Mond blickt herab. Ich nach Wärme singt, ich spiele den Blues auf meiner Seele und hoffe, du hörst ihn ohne Worte, ohne Fehler. Die Zeit steht still, doch mein Herz schlägt laut. Ich träume von dir, auch wenn der Morgen bald anbricht. Ein Funke auf dem Asphalt, das Mondlicht tanzt und ich werde es festhalten, sehr bald. Mondlicht auf meiner Haut trägt Sehnsucht durch die Nacht. Ich singe laut den Blues, bis der Morgen mich weckt. Leise, die Sterne stehen bereit. Ein silberner Gedanke schwebt durch die Dunkelheit. Ich sitze ziellos auf meinem Fensterbrett. Der Mond geht auf und alles wird still. Die Straßen glänzen nass vom alten Regen. Die Nacht verspricht mir nichts, nur stille Stille. Ich zähle die Lichter, eins, zwei, drei, und frage mich,